Also ging ich gleich mal hin. Mit festem Schritt kam ich zu ihrer Türe und klopfte lautstark an. Sie machte die Tür auf. Hey Alter, was willst du? Als ich zu singen begann. Voulez-vous que j'ai avec moi? Pareil. Voulez-vous que j'ai avec moi? Voulez-vous que j'ai avec moi? Schöne Wohnung, ich seh auch schon ein Sofa. Komm, wir legen uns eine Runde hin. Nein, kein Interesse, bin ich deinem Interesse. Worauf ich mir eine fing. Es dauert nicht lange und ich fing mir noch eine. Und dann warf sie mir die Türe zu. Ich kann charmant